Thank you.

Thank you. was vor dir ein Feier sah, was eh ein Weib ihm genannt. Vergessen müsst ihr es ganz. Nun redet, wie denkt euch Hadelsrat? Von ich umher zu meinem Ton, ihr nehmt die Welt, wohl stirbt mit Rastloser Gott. Auch zu wem ich bald an den Rhein hier kommen das Haar. In einer Nacht hält und aus. Hier ist von unter das Haar. Thank you. wo berg ich meine Ross? Ich biet ihm Trast. Thank you.

Thank you.

Mich fängt in und endlose Angst. An seine Brust presst ich mit Beinen. Thank you. Heißt der Held, dem